nehmen Sie die von Ihnen bevorzugte Stellung für Ihre Übungen ein. In der Zwischenzeit konnten Sie erleben, wie angenehm eine solch vollständige Entspannung sein kann. Deshalb ist es jetzt für Sie auch sehr einfach, sich an ein letztes Mal, als Sie sich entspannt haben, zu erinnern. Jetzt. Wie sich Ihr ganzer Körper angefühlt hat. Und Sie können die gleichen Empfindungen auch jetzt wieder aufkommen lassen. Währenddem Sie sicher von Ihrer Unterlage getragen werden, können Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder durch den ganzen Körper streifen lassen. Beide Hände schwer und warm. Schwer und warm. Die Arme schwer und warm. Schwer und warm. Die Füße schwer und warm. Beide Beine schwer und warm. Die Atmung, wie immer, regelmäßig und sanft. So, ham. So, ham. So, ham. So. Irgendwo im Körper ist der Pulsschlag vielleicht spürbar. Ruhig, richtig und regelmäßig. Ruhig, richtig, regelmäßig. So wie alle Organe arbeiten. Und von diesem speziellen Punkt im Bauch ausgehend eine angenehm strömende Wärme, die sich im ganzen Körper verteilt. Mit Ausnahme des Kopfes, der sich angenehm kühl anfühlt. Angenehm kühl. Und vielleicht auch das Gefühl, mit jedem Atemzug Frische hinaufzuatmen in den Kopf. Frische, die es gestattet, wach und aufmerksam zu bleiben. Und mit zunehmender Aufmerksamkeit ist es möglich, diesen Zustand noch intensiver zu genießen. Der ganze Körper ist schon jetzt so entspannt, dass Sie diese Klänge noch tiefer tragen können. Lassen Sie sich genug Zeit, wieder hierher zurückzukommen. Erfrischt und hellwach. Nehmen Sie 3 tiefe Atemzüge und beginnen Sie, die Arme und Beine zu bewegen, bis Sie schließlich die Augen öffnen und hellwach und präsent hierher zurückkommen.